19. Hören Sie einige portugiesische Vornamen und sprechen Sie sie nach. Carlos, Rita, Margarida, António, José, Isabel, Álvaro, Manuel, Vitor, Felipe, Pedro.